Gerechtigkeit, Freude und Frieden in dem Geiste und heiligen Sinn sind mir Schätze in Fülle beschieden. Seit ein Bürger des Reiches ich bin, voller Friede und Ruhe herrscht dies Reiches in mir und macht herrlicher stets mir das Herz. Denn ich wandle im Himmel für war ja schon hier, seit ich frei bin von Sünde und Schmerz. Jesu Reich wird auf ewig bestehen und noch herrlicher wird es dann sein, wenn er selber, der einst es begründet, führt die Seine zur Herrlichkeit ein. Voller Friede und Ruhe herrscht dies Reich jetzt in mir und macht herrlicher stets mir das Herz. Denn ich wandle im Himmel für war ja schon hier, seit ich frei bin von Sünde und Schmerz. Bin entzückt vor Freude und Wonne, zu den himmlischen Höhen ich steig, wo ich Jesus auf ewig werd sehen und ihn grüßen im oberen. Voller Friede und Ruhe herrscht dies Reich jetzt in mir und macht herrlicher stets mir das Herz. Denn ich wandle im Himmel für war ja schon hier, seit ich frei bin.